Form, entspreche nicht der Norm. Ich kleide mich nicht modisch und benehme mich idiotisch. Bin nicht sehr attraktiv und grinse manchmal schief. Ich bin nicht gerade nett, will nur mit dir ins Bett. Du willst Schuhe und brauchst mein Geld dazu. Und brauchst mein Geld dazu. Ich bin kein Hingucker, bin bloß ein armer Schlucker. Man sagt, ich krieg nichts hin und dass ich ein Arschloch bin. Ist nicht gestellt, es gibt bessere auf der Welt. Bin niemand, der gefällt und bin auch gar kein Held. Du willst Schuhe und brauchst mein Geld dazu. Und brauchst mein Geld dazu. Ich bin nicht gerade schlank, hab wenig auf der Bank. Ich seh auch nicht gut aus, man nennt mich graue Maus. Und mein Haar ist Licht. Ich bin schon ziemlich alt und ziemlich durchgeknallt. Dazu bin ich gebunden, hab meine Frau heute nicht gefunden. Du willst Schuhe und brauchst mein Geld dazu. Brauchst mein Geld dazu. Du machst es so famos. Deine Schuhe sind